Encore une fois, je vous ai attendu se dirait Ich habe, je vous ai attendu. Ich habe gewartet, ich habe auf ihn, auf sie gewartet. Bien, reprenez la phrase en entier. Je vous ai attendu. Ich habe auf sie gewartet. Ich habe auf sie gewartet. Je vous ai attendu. Combien de temps avez-vous attendu? Wie lange? Wie lange? Avez-vous attendu? Haben Sie? Oui, haben Sie. Haben Sie gewartet? Gewartet. Oui, c'est ça. On plonge dans le passé. Wie lange haben Sie gewartet? Il m'a attendu, se dit. Er hat auf mich gewartet. Bien. Er hat auf mich gewartet. Attendez-moi, se dit. Warten Sie auf mich. Warten Sie auf mich. Oui. Et voulez-vous m'attendre? Wollen Sie auf mich warten? Wollen Sie auf mich warten? Bien. Comment dit-on je veux? Ich will. Ich will. Oui. Et il veut? Er will. Er will. Et il ne veut pas le faire. Er will es nicht tun. Bien. Er will es nicht tun. Vous entendrez également dire er will's nicht tun. À l'oral, on a tendance à contracter le s. Donc er will's. Er will's nicht tun au lieu de er will es nicht tun. Comment direz-vous pourquoi ne voulez-vous pas le faire? Warum wollen Sie es nicht tun? Warum wollen Sie es nicht tun? Oui, redites-le en insistant bien sur le T de nicht. Warum wollen Sie es nicht tun? C'est ça. Warum wollen Sie es nicht tun? Et comment direz-vous pourquoi ne veux-tu pas le faire? Tu veux est formé à partir de la forme de je veux, ich will, à laquelle on ajoute ST. Donc tu veux donne du willst. C'est ça, du willst. Alors, pourquoi ne veux-tu pas le faire? Ça donnera warum willst du es nicht tun? Bien, warum willst du es nicht tun?